Schön geisteswert, als von den Österreichern die Scheibe, also meine Herren, gehen wir's an, da haben wir keine Geschichten, Scheibe ist drin, die wird zurückgegeben, Wolter, der eigentlich etwas zureilt, um den Herrn aus dem Tor bereitwilligst herauskommenden Herr Weiß die Arbeit abzunehmen, bringt die Scheibe nach vorne, noch 2 Minuten bis zum Seitenwechsel, nicht wahr? Naja, das können Sie nicht sagen, weil Sie ja nicht wissen, wie die reine Spielzeit ist. Hier auf dem Rissersee sind ja keine elektrischen Uhren und keine Möglichkeit, die reine Spielzeit festzustellen. Die reine Spielzeit beträgt bekanntlich, das ist eine größere Niederlage jetzt gewesen, das kann man so sagen, es war schon eine große Niederlage hinter dem Tor. 2 Schweden sind in brüderlicher Eintracht nebeneinander gelegen, während sich schon wieder der Cenga abseits gestanden. Jedes Mal werden unsere Angriffe durch Abseits unterbrochen und aussichtsreiche Angriffe. Es wäre durchaus nicht notwendig, dass unsere Mannschaft immer durch Abseitsposition zurückgerufen werden muss. Die Gelegenheit also wird jetzt wahrgenommen und die Mannschaften tauschen wenigstens. Ah nein, halt, das ist überhaupt, ich habe jetzt geschimpft wie ein Rohrspatz und dabei war gar keine Abseitsposition. Der Cenga ist zwar abseits gestanden, aber es ist der Seitenwechsel. Die Schweden tauschen ihre Angriffsreihe aus und auch wir tauschen unsere Angriffsreihe. Nein, wir haben sie nicht. Ah, der Göbel ist. Aber sonst ist im Felde noch Dämmer, will ich sagen, und Cenga. Dämmer und Cenga und Göbel bilden jetzt die Angriffsreihe. Trautenberg und Wolter bilden die Verteidigung. Es steht noch immer 1-0 für die Schweden und das letzte Spiel, Sechstel, ist jetzt gekommen. Die österreichischen Olympiateilnehmer, die Kämpfer aller Sportzweige und die offiziellen Funktionäre sind wieder, soweit sie nur irgendwie die Zeit dazu haben, vollzählig hier erschienen. Da drüben leuchten die Kappen unserer Eisschnellläufer, soweit sie nicht hier die meine unmittelbare Gegenwart verschönern und mir das Leben versauern. Dann einige Kunstläufer sind erschienen. Karli Schäfer sitzt drüben und von unseren Funktionären sind ja eine ganze Menge da. Und die Geschwister Pausina haben auch heute trainiert, gut behütet von ihrem Trainer Peter. Und ebenso gut behütet, wie jetzt Trautenberg den schwedischen Siemer behütet hat, dem er die Scheibe abgenommen hat. Und dem er gibt die Gelegenheit durchzugehen, er wird abgefangen von den Schweden. Die Schweden sind Mordskerle, kräftige Burschen. Die Scheibe geht in die Mitte, Cenga hat sie verfehlt. Göbel, der Sepp hat mir heute gesagt, Kummerbini hat er gesagt. Noch ein Spiel werden wir wissen, wofür. Also er spielt ja sehr gut. Aber bis jetzt ist es ihm nicht gelungen, ein Tor zu erzielen. Übrigens hat ein fünfter Schiedsrichter jetzt augenblicklich das Spiel unterbrochen. Was ist denn, warum haben sie die Scheibe dorthin gehabt? Nein, es ist ein Bullist. Wahrscheinlich wieder eine, was war denn da gewesen jetzt? Ein Foul vermutlich, sagen wir ein Foul. Entscheiden wir uns für ein Foul. Die Entschlüsse der Schiedsrichter sind ja nicht immer ganz genau erforschlich. Wer ist verwandt worden, ein Schwede? Ein Schwede ist verwandt worden, in der Mitte des Spielfeldes wird ein Bulli gemacht. Göbel ist es, der von der österreichischen Mannschaft die Ausführung des Bullis übernimmt. Die Scheibe ist da im Spiel, kommt zurück zu Cenga. Cenga gibt sie vor zu Göbel, Göbel zu Cenga. Das wäre genauso wie Schall zu Vogel. Was? Jetzt kommen die Schweden vor, die Schweden von uns. Aber der zurückgegangene Dämmer hat einen fürchterlichen Sturz gemacht. Ja. Und Harry Weiß jetzt wie ein fabelhafter Fußballtormann mit dem Fuß. Der Fußballtormann macht das nämlich nie mit dem Fuß, weil das Vernünftige ist und das tun die Fußballtorleute nicht. Aber der Harry Weiß hat mit dem Fuß, allerdings ist er durch eine gewaltige Schiene, wie Sie ja wissen, bewährt, diesen scharfen Schuss abgewehrt. Und jetzt hat er Wolter einen ebenfalls, der gegen das österreichische Tor ging, in der Luft mit der Hand aufgefangen. Der Schiedsrichter gerät in eine gewisse Gefahr und rettet sich vor den heranstürmenden Spielern nur durch einen Sprung über die niedrige Bande, obwohl unsere Mannschaft wiederholt Angriffe unternimmt und obwohl die Schweden durchaus nicht gegen unser Tor energisch losstürmen, so beherrschen sie doch zumindest die Mitte des Spielfeldes und lassen unsere Mannschaft nicht zu gefährlichen Schüssen auf das schwedische Tor.